Schuss auf den Äther, was noch der Speier, deine Fresse war am lautesten auf. Doch glaube dein Scheiß, den wollt ihr dir keiner, darum schmeißt du alles weg und gibst nur auf. Deine Freunde lässt du liegen, ich kann dich nicht verstehen, wieso du so eine Scheiße jetzt machst. Du sagst immer wieder, du wirst immer zu uns stehen und jetzt gehörst du zu denen, die mal aufs Lacht. Mach's gut, du Freund und Kamerad, auf die schönste Zeit muss gehen. Doch lass dir eins gesagt sein, lass dich hier nie wieder sehen. Hast dich tituliert als Kamerad ohne Perfektion. Du bist der Dreck unter dem Stiefel und jetzt dieser Nation. Dieser Nation. Ein falscher Freund, das bist du, auf dich war nie Verlass. Deine ganze Art und Weise uns gegenüber hat sowieso niemals gepasst. Und nun stehst du auf der anderen Seite, hast diesen Weg gewählt. Und wie die meisten dummen Wisser hast du dich zum Idioten gewählt. Und Kamerad, auf die schönste Zeit muss gehen. Doch lass dir eins gesagt sein, lass dich hier nie wieder sehen. Du hast dich tituliert als Kamerad ohne Perfektion. Du bist der Dreck unter dem Stiefel und jetzt dieser Nation. Dieser Nation.